Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Also, hey Leute, was macht denn ihr hier draußen? Findet ihr das nicht ein bisschen kalt hier? Ach, mit so einem Feuerchen geht's doch. Ja, aber das müsste viel größer sein. Mach doch das Feuer größer. Ich hab kalt. Es wird Winter. Na, nun haben wir ja gerade erst angefangen. Schweizer. Memme. Definitiv Memme. Ich weiß nicht, wieso, dass man immer das Gefühl hat, dass Männer kälteresistent sein müssen. Also, das sind nicht Männer, das sind Idioten. Ja, guck mal, jetzt wird es schon ein bisschen größer. Ja. Aber ich sehe die Leute immer noch. Wer ist denn überhaupt hier? Wer sitzt denn da drüben? Ist das Jörg? Ja, ich bin das hier. Ah. Der trommelnde Klempner aus dem Internet. Ah, Bobs and Bob. Genau der. Okay, ja. Dann MC habe ich auch irgendwo gehört, aber noch nicht gesehen. Wo bist du? Lagerfeuer hier. Hier hinten. Ah, da, ja. Jetzt sehe ich dich. Ha. Jetzt wird sogar hell. Ja. Und irgendwo so eine Stimme, die ich schon ewig nicht mehr gehört habe, klingt nach Schreihals. Ja, hier, ja, anwesend. Ja. Ja, toll. Und ich habe gehört, wir haben neue Members bei uns. Wer ist denn das? Thorsten, glaube ich, ja? Wo bist denn du? Ja, hier hinten. Ah, da ganz weit hinten. Ja, ich sehe es. Wann gibt's was zu essen? Wieso bist du so weit weg? Du müsstest doch ganz in der Nähe bei mir sein. Ja, ich warte jetzt, bis es was zu essen gibt. Ah. Ja, der sitzt da schon die ganze Stunde mit seinem Stockbrot und wartet, dass es warm wird. Essen. Gut. Und irgendwo haben wir, glaube ich, noch Jerome, oder? Wo sitzt der? Servus. Ah, hallo. Ah, salut, ja. Mes chers pompelmus. Ich bin auch da, wunderbar. Ja. Dann sind wir ja vollständig. Weil, wo Dr. Crazy ist, wissen wir alle zusammen nicht. Wahrscheinlich beim Arbeiten oder hat er wieder Zahnprobleme oder weiß irgendwer irgendwas? Nein. Nö. Nö. Nee. Sven AK Reiten, ja, das wissen wir, der ist im Englischkurs. And when he coming back, then we only speak with him English, I think so. Er versucht jetzt quasi Google zu überholen mit den Translation, ne? Ah, darum ist es das Internet heute ja, so langsam ja. Und so weiter, weil er am Suchen ist wie die Verrückte. Ja. Das wird sein. Dann Thorsten Runde hat gesagt, er muss heute länger arbeiten, er hat Stress. Das kann ich nachvollziehen. Ja, kann ich auch. Und wo unsere liebe Frau ist, Yvonne, Pirate, keine Ahnung. Also man kann doch nicht schon wieder Haus bauen, kann doch nicht sein. Nein, immer noch wahrscheinlich. Naja, jetzt wird's aber kalt und sie hat eigentlich schon vor einem Monat gesagt, sie sei fertig. Also. Ja, jetzt wo es kalt wird, fange ich ja erst an. Im Winter baust du Haus? Ja, umbauen. Umbauen, naja. Ja, ich warte ja schon seit Monaten, aber das ist ein anderes Thema. Er baut die Fenster raus und so weiter. Damit es schön warm ist im Winter. Damit es draußen nicht so kalt ist, damit es innen kalter ist, gell? Genau. Aber wo wir jetzt haben wir es vorher schon haben wir an, jetzt haben wir es ja warm. Also, was gibt's Neues bei euch? Ja, wir haben viel Feedbacks bekommen. Ja, lass mal hören. Ein relativ alter in Anführungs- und Schlusszeichen, nämlich nicht der Feedback ist alt, sondern zu einer älteren Folge, nämlich zu unserer ersten Podcast-Knicke-Folge, die 15, hat Venti gefunden, hat da nochmal detailliert erklärt, welchen Player er braucht. Er braucht nämlich da gar nicht irgendwie Standard auf OS und so weiter. Er vom Hackerfunk und CCC-Mitglied ist da natürlich auf ganz was Spezielles, hat das auch detailliert erklärt. Er hat mir das schon mal so vor einem Jahr erklärt und ich habe mir das runtergeschrieben, wollte das unbedingt mal ausprobieren, bin aber immer noch nicht dazu gekommen. Ich finde, Venti, komm mal vorbei, wir müssen uns irgendwo mal treffen, zeig mir, wie das genau geht, ich finde das spannend. Für alle, die es wissen, auch genau wissen wollen, wie er das macht, bei uns in den Shownotes vom Podcast Knigge 1. Dann hat er noch dazu geschrieben, fand ich natürlich sehr logisch, er steht nicht so auf Spenden. Nee, es liegt natürlich, er ist ja, wir sagen es wieder mal, Venti ist nur ein Witz, ja, du bist Zweitverwerter. Nein, Der Hackerfunk wird ja ausgestrahlt über das Lokalradio LoRa, das ist in Zürich, und wird auch in einen Podcast verfrachtet. Und natürlich, wenn er Aufrufe macht für Spenden oder so was, dann ist es fürs LoRa, also für diese Radiostation. Die haben sie ja, soweit ich weiß, auch selber zusammengehabbelt, ne? Also. Ja, das ist so ein Verein und so weiter, die da ist, und da haben die Leute, diverse Leute mitgeholfen, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Radiostation, aber natürlich sehr regional, also es interessiert wieder mal nur die Zürcher, aber ihr kennt auch bei euch so regionale Radiostationen, die so Alternativradio machen und so weiter, das ist sehr wichtig, dass es unterstützt wird, weil die machen ein sehr gutes Programm. Jeder, der was auf sich hält, ist natürlich da Mitglied, der in Zürich wohnt wenigstens. Ich natürlich auch, ganz klar. Und die haben wirklich finanziell natürlich ein Riesenproblem und die müssen unterstützt werden. Und das macht natürlich Sinn, dass, wenn die da Aufrufe machen. Sonst findet er, es ist sein Hobby, die ganze Sache, und darum möchte er eigentlich nicht, dass er jetzt speziell finanziell unterstützt ist. Er findet es viel spannender oder viel auch motivierender, wenn er irgendwo mal angesprochen wird. Sie sind natürlich öfters in irgendwelchen Linux-Kongressen und so weiter. Und wenn dann ihn Leute ansprechen und finden, hey, du bist doch der vom Hackerfunk und so weiter. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist sehr motivierend. Passiert mir leider nie. Das glaube ich nicht. Bis jetzt noch nicht. Also von Leuten, die ich nicht kenne. Wenn ich dir über den Weg laufe, ist schon klar, dass wir uns gegenseitig ansprechen. Aber das ist ja was anderes. Sicher? Ja, aber wir kennen uns ja. Beim Podcast-Treffen werde ich angesprochen. Kommt noch. Gut. Und im Podcast Nigel 2 hat noch Dirk von Neimhardt wieder ganz viel geschrieben. Also auch noch ergänzt, dass er montags nie Zeit hat und deshalb kann er nicht vorbeikommen. Ja, wissen wir. Kommen wir gleich noch auf das Thema. Wir haben extra auch für dich eine Alternative gemacht. Kommt noch. Dann fand er, und das habe ich nicht ganz kapiert, er schrieb beim ganzen Ärger darüber, dass irgendwelche eure Angebote weniger genutzt werden, dürft ihr bitte nicht vergessen, dass viele Menschen auch ein Privatleben mit privaten Terminen haben. Ich habe nicht kapiert, wieso, dass er das geschrieben hatte. Haben wir uns irgendwie letztes Mal geäußert, dass wir uns ärgern, dass jemand unser Angebot nicht braucht? Also ich weiß es nicht, nein. Ich sicher nicht, weil ich hinke unheimlich hinterher, all die Mails etc. zu beantworten. Ich bin also unschuldig, ich war das letzte Mal nicht dabei. Ja. Manchmal ist das so, dass es einfach vielleicht falsch verstanden wird oder irgendwie, also ja. Auf jeden Fall nicht bewusst. Also, und dann sagt er ja, Privatleben, dass es noch ein Privatleben gibt. Kann man als Podcaster noch ein Privatleben haben? Geht das überhaupt? Ja. Ja? Ja. Wie machst du das? Nein. Doch. Nee, glaub ich auch nicht. Es gibt dann doch sowas, nennt sich Real Life. Ja. Naja, also ich finde auch Podcast ist Real Life, aber egal. Also nicht alles, was in meinem Privatleben ist, kommt, wandert in den Podcast, ja? Weil nicht? Nein. Also jetzt gerade bei dir verwundert mich das. Ja, ich dachte, da ist alles drin. Nie, weil ich darf ja nicht. Weil ich aus meinem Arbeitsleben nicht. Ja, okay, da darfst du nicht sagen. Das ist, aber sonst ist doch absolut alles drin, oder? Was darfst du denn da nicht sagen? Nein, ist jetzt egal. Ja, genau. Das darf ich nicht sagen. Da gibt es einiges, was ich nicht sagen darf, aber okay, es ist halt so. Naja, ich meine, es kommt ja auch ein bisschen auf den Podcast an, ob er was Privates erzählt oder nicht. Ja, klar, aber jetzt gerade Bobs und Bob und der Schreihals haben ja einen Audioblog und da denke ich, da kommt doch relativ viel Privates rüber. Ja, na klar. Ja, schon, aber manches Privates gehört da einfach auch nicht rein, was dann wieder zu privat ist. Das stimmt. Okay. Es gibt einige Sachen, die erzählt man halt nicht, das ist klar. Das erzählt ihr einem nur unter vier Augen. Also wir müssen unbedingt neue Treffen machen und so weiter. Ich will natürlich den skandalösen Details wissen. Ja, vielleicht mache ich noch so ein VIP-Feed oder sowas. der kostet dann extra. Ja, genau. Auch eine Möglichkeit. Dirk hat noch geschrieben, dass Podcaster extrovertierter sind und deshalb in vielen anderen Projekten aktiv sind. Und das, ich habe mir das lange überlegt, ich halte Podcaster nicht für speziell extrovertiert. Nur weil sie vor einem Mikrofon sitzen, das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Kannst du das erklären, extrovertiert? Ja, offen und eben offen und Zunge, also Hirn auf der Zunge und ja, so. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, Podcaster sind genau das Gegenteil. Das ist auch meine Ding. Sie verstecken sich hinter dem Mikrofon, das ist nämlich der Punkt. Nein, ich glaube schon, dass es beides gibt unter den Podcastern. Weil ich meine, durch die Podcast-Treffen lernt man ja verschiedene Podcaster-Treffen, ja. Die Podcaster kennen. Und ja. Da gibt es halt schon welche, die schon sehr, sagen wir mal so, sehr selbstverliebt sind und ja. Sich gerne darstellen. Und dann gibt es halt auch welche, naja. Aber denkst du, dass du jetzt im Vergleich mit anderen Leuten, dass Podcaster irgendwie spezieller sind in diesem Bereich? Ich glaube im Schnitt eben nicht. Nein, ich denke mal, ja. dass es beides gibt. Aber ich glaube, wenn du sonst in deinem Bekanntenkreis herumschaust, dort hast du ja auch eher extrovertierte Leute und eher introvertierte Leute. Was ich sagen wollte. Es gibt da beides. Also es gibt halt schon welche, die Typen, die halt wirklich nach draußen dringen und dann welche halt, die machen nur ihr Ding zu Hause vor dem Mikrofon und gut ist. Also das ist wie bei allen anderen Menschen auch, ist das bei uns Podcastern auch, dass es solche und solche gibt. Also ich denke, man muss schon ein Stück weit extrovertiert sein, weil wenn man ehrlich ist, man guckt ja auch auf die Hörerzahlen und man freut sich, wenn die Hörerzahlen möglichst hoch sind. Das finden wir schön, weil wir dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Also das ist für mich auch schon eine kleine Form von Extrovertiertheit. Das hat doch auch jemand, der etwas in Facebook schreibt oder sonst irgendwas, der freut sich doch, wenn es irgendwie Retweets gibt oder sonst was. Ja, das ist auch ein Stück weit Extrovertiertheit, vielleicht in einer etwas milderen Krankheitsform. Alles überbewertet. Also ich denke, wenn man ein Mikrofon redet, dann weiß man, man hat mehr als zwei Hörer. Das ist dann schon ein Stück weit Extrovertiertheit. Ich persönlich finde das, ja. Ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Wenn man mehr als zwei Hörer hat, ja okay, aber das hat ja... lassen wir das. Anderes Thema. Also, Sebastian vom Urlaubspodcast fand die Knigge-Folgen viel zu lange, hat ihm aber gefallen. Widerspricht sich ein bisschen irgendwie. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ja, Sebastian, ich bin auch seiner Meinung, sie waren viel zu lange. Ja, ja. Ich fand auch, dass sie zu lange waren, aber dass sie nach wie vor halt sehr interessant waren. Also uns hat Spaß gemacht. Ob es den Hörer auch Spaß gemacht hat, wissen wir nicht. Aber deswegen waren sie ja so lang, oder? Wären ja wesentlich kürzer ausgefallen, wenn es langweilig gewesen wäre. Ja. Aber wenn man so in so einer Diskussion ist, dann schweift man ab und das war so toll. Also hat echt Spaß gemacht. Also und ich war erstaunt, wie einig, dass wir uns doch im Endeffekt waren. Ich dachte am Anfang, das gibt viel mehr Streitgespräche oder sowas. Und als ich mir das im Nachhinein angehört habe, war ich eigentlich erstaunt, dass wir uns gar nicht so uneinig sind. Also ich war ja bei der zweiten Episode jetzt nicht dabei, aber du hast mir das alle genau so wiedergegeben, wo du über mich gesprochen hattest, wegen dem in dem eigenen Podcast das weiterverarbeiten. Also du hast es genauso wiedergegeben, wie ich das gedacht hätte. Aha, gut. Selbst gesagt hätte. Dann habe ich mich dort nicht in die Nässe gesetzt. Das finde ich schon. Nein, sehr gut. Ja. Gut. Das nur mal als Anmerkung. Er fand auch, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir haben das ja letztes Mal schon gesprochen, dass er hat ja so mit seinem Schwäbischen, ist das glaube ich, dass er analysiert. Das hat er nochmal klargestellt. Er hatte ein paar Mal das Feedback bekommen, dass er ein gekünsteltes Hochdeutsch spricht und versucht jetzt das ein bisschen zu minimieren. Und ich finde einfach, also Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das die Deutschen sehen, aber ich finde Schwäbisch unheimlich schön. Also, dann... Kommt drauf an. Doch, Schwäbisch ist wirklich... Also einer der schöneren deutschen Dialekte. Also ich kommt höre gerne schwäbischen Dialekt. Also ich finde, es kommt auf die Dosis drauf an. Nee, finde ich nicht. Also ich finde sowieso, jeder soll so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und hört auf mit dem blöden Hochdeutsch, ist meine Meinung. Aber ja, das hatten wir schon sehr breit x-mal jetzt durchdiskutiert. Ja, jedem seinem Dialekt. Und ich meine, in so einer Podcast ist ja jetzt auch nicht so, dass es dann so geballt ist. Man hört mal die Folge, man hört ja nicht den ganzen Tag dann einen Podcast von mit dem einen Dialekt. Wir armen Menschen hier haben gar kein Dialekt. Ja, ihr seid geschlagen. Wirklich? Ja, stimmt. Ach. Hessisch ist kein Dialekt, es ist eine Sprache. Soweit ich das jetzt so nochmal verstanden hatte, geht es bei ihm so darum, dass er selber findet, dass er dieses gekünstelte Hochdeutsch spricht und das gefällt ihm halt nicht. Und deshalb hört er sich seine eigenen Podcasts eben nochmal an, um eben zu versuchen, das so ein bisschen zu verändern, so in Sachen, wie er sich selber vorstellt. Ja, aber wieso redet ihr denn überhaupt Hochdeutsch? Man soll doch einfach so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, dann klingt das auch nicht gekünstelt. Ja, vielleicht möchte er das ja gerade eben halt nicht. Oder er möchte halt vielleicht für sich selber ein bestimmtes Minimum erreichen, um bestimmte Hörerzahlen eben zu bekommen, die eben vielleicht damit Probleme hätten. Also auf sich. So habe ich das jedenfalls verstanden. Deshalb hört er sich jetzt halt die Sendung selber erstmal an. Ja, das ist um sich selbst. Das ist ja absolut okay, aber ich finde, also Hörer, die das stört, auf die kann man verzichten. Ja. Aber egal. Er fand nämlich auch noch zusätzlich, dass er sehr gerne dabei wäre in der Folge Handyrekorder. Und in unserer Organisation haben wir das jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Also er darf natürlich selbstverständlich, lieber Sebastian, an eine andere Folge kommen. Wir haben die ja jetzt publiziert bis Ende Jahr mal. Und komm doch einfach vorbei. Und bei uns darfst du jetzt wirklich absolut deinen Dialekt ausleben. Wir haben da überhaupt kein Problem damit. Wir haben da überhaupt kein Verständnis. Ach nee, ist was anderes. Ja. Nein, bei uns darfst du badisch reden. Und an der Sache Handyrekorder, da hat man ja schon mal gesagt, wenn wir dann diese Sendung angehen, wissen wir erstmal auf jeden Fall, wen wir auf jeden Fall anfragen würden. Und das hatte ich ja vorhin mal schon mal gesagt. Also wir würden dir auf jeden Fall da mal über app.net und andere soziale Netzwerke mal anschreiben, weil klar, wir suchen Leute, die da auch ein bisschen Feedback geben können. Dann eine kleine Einschieberdurchsage, wie auch immer, dass man das nennen will, was ich ja vorher schon bei Dirk angesprochen habe. Wir haben nicht nur am Montag und am Donnerstag unsere Aufnahmen, sondern jetzt ganz neu, nein, so ganz neu ist es nicht, es wurde reaktiviert, am Dienstag unseren Podcaster-Online-Stammtisch. Das hat hauptsächlich damit zu tun, weil Bob immer so am Dienstag in der Pod-WG war und wir haben da öfters festgestellt, er ist da auch ab und zu alleine und wir haben da mal nachgeschaut und haben in einem Biologiebuch gefunden, dass die Spezies Podcaster nur in Gruppen gehalten werden kann und darum müssen wir das unbedingt abändern, dass er da alleine ist. Und darum machen wir am Dienstag den Podcaster-Online-Stammtisch in Teamspeak. Yippie! Kurze Frage, wann gibt es jetzt eigentlich was zu essen? Ja, hier, ich habe ja Marshmallows mitgebracht, das Feuer lodert ja jetzt schön. Da können wir mal jetzt anfangen. Ja. Haben wir jetzt den Veggie Day oder was? Gibt es auch heiße Schokolade dazu? Da vorne in der Schüssel ist noch Stockbrot. Cool. Ich will Fleisch. Ich habe nämlich Hunger. Ja, aber da müsste erstmal noch mal wieder jemand einen Knüppel draufwerfen. Das ist jetzt ja bald aus, das Feuer. Wir quasseln hier. Naja, gut. Ja. Aber jetzt sind wir eigentlich mit dem Feedback durch, oder? Ja. Die Durchsage auch. Was machen wir heute eigentlich? Reden und essen, oder? Ja, die Frage ist, über was reden. Ja, gibt es irgendwas Interessantes? Anscheinend nicht. Ja, gut, dann gehen wir wieder. Okay, dann. Nein. Ja, also mich würde interessieren, was man bei dem WordPress-Blog noch so alles bedenken muss. Wieso, was gibt's denn da noch zu bedenken? Du schreibst dann Artikel, tust deinen Podcast hochladen und dann war's das, oder? Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, keine Plugins, die in Alpha-Status sind. Also ich habe keine Probleme mit meinem Plugin. Mir geht's so auch um die Sicherheit. Was kann man da noch machen? Irgendwie gibt's da auch Plugins oder? Wieso Sicherheit? Für was brauchst du denn? Es ist doch sicher, wenn's im Internet da ist, ist es doch sicher, nicht? Ja, das Internet. Das ist doch Neuland, da kann nichts passieren. Ja, genau. Also, worum drüber reden? Oder gibt's da Probleme? Rico, weißt du da was? Gibt's da Probleme? Ich möchte keine Probleme und deswegen würde ich gerne irgendwie was machen, wenn es was gibt. Ah. Ich habe bis jetzt nichts installiert. Das heißt, mit dem Rico zusammen, was haben wir da gemacht, Rico? Da war irgendwas, haben wir gemacht, dass man mit dem Einloggen, irgendwas war da. Aber sonst habe ich nichts auf meinem Blog. Ja. Also ich denke schon, dass man sich ein bisschen um die Sicherheit kümmern muss bei WordPress. Bei einer Standardinstallation ist da schon relativ wenig los. Das Problem finde ich, dass es, die Leute haben immer so das Gefühl, ja, sag mir genau, wie man das macht, so à la Checkliste, und dann ist mein WordPress sicher und dann kann ich es vergessen und so weiter. Und ich dann brauche ich die nächsten 3 Jahre nichts machen. Genau, und das ist einfach nicht so. Das ist nirgends auf dem Web so. Es gibt nur ein Ding, das ihr machen könnt, dass ihr 3 Jahre lang nichts mehr machen müsst und euch nicht mit diesem Thema auseinandersetzt. Löschen. Das nennt sich Löschen und Delete und fertig. Aber wenn ihr irgendetwas auf dem Web machen wollt, dann müsst ihr etwas dafür tun. Gibt es da nicht irgendwas ganz Einfaches, wo man sagt, okay, da ist ein Plugin, das installiere ich mir jetzt und dann ist alles gut? So eine All-in-One-Lösung. Ja. Ja, also das gibt es. Also es wird sehr viel angeboten, da gibt es riesen Listen davon. Meine persönliche Meinung ist, ich habe noch nie eins dieser Plugins, und ich habe so ziemlich alles schon mal angeschaut, gesehen, das im Entferntesten brauchbar ist. Sondern ich würde mal grundsätzlich schon mal sehr zur Vorsicht anraten bei diesen Plugins, weil es gibt auch diverse Plugins, die eigentlich den einzigen Zweck, den sie haben, ist, nämlich euer WordPress zu übernehmen. Und das Ganze nachher in ein Botnetz und so weiter einzubinden. Wie ist denn eigentlich der Unterschied? Was ist jetzt Botnetz, was du da? Also ein Botnetz ist im Prinzip, das sind eine Möglichkeit, wie man verschiedene Computer zusammenschließen kann, durch ein Virus, durch ein Programm, das da drin ist, und mit dem also diese nachher so als Verbund dazu bringen kann, dass die zum Beispiel Angriffe auf andere Computer machen. Zum Beispiel, um Passwörter zu knacken. Indem, dass man einfach mal diese X-Rechner dazu programmiert, dass sie bei dir zum Beispiel so lange probieren, bis sie dein Passwort gefunden haben. Und wenn das natürlich mehrere hunderttausend sind, und wir hatten schon solche Angriffe, dann ist das natürlich nur eine Frage von Minuten, bis das Passwort gefunden ist. Ja. Noch eine kurze Frage, wie kann ich rausfinden, ob ich irgendwie in diesem Botnetz drin bin, oder kann man das irgendwie über irgendwelche Virenprogramme oder sowas testen? Ja, für das gibt es Virenscanner. Also die erkennen das dann. Vielleicht muss man auch mal ganz kurz hier mal so unterscheiden. Also das Botnetz ist erstmal ein infizierter Rechner, und die, wie Rico schon gesagt hat, die können, oder ein bestimmter Angreifer kann sich eben hinsetzen und kann deinen Computer kontrollieren mit diesem Botnetz. Heißt halt Netz, weil letzten Endes haben die Leute jetzt auf einmal ganz viel Rechenpower, und wie Rico schon gesagt hat, kann man darüber eben andere Sachen angreifen. Und natürlich auch versuchen, die komplette Webseite eben kaputt zu machen oder eben erstmal auszuschalten. Denial of Service zum Beispiel oder ähnliches. Ich denke mal so 90% der Leute wissen überhaupt gar nicht, dass sie selbst Nutzer eines Botnetzes sind, weil sie eben eine kompromittierte Software eben auf dem Computer haben. Und wie Rico schon gesagt hat, Virenscanner, aber auch das ist natürlich nur so ein bisschen effektiv. Was ist denn für den Mac das Beste, was ich machen kann? Ja, es geht ja dort nicht um den Mac, es geht ja nicht bei deinem Computer darum, sondern es geht um deine WordPress-Installation. Gibt es denn da nicht zwei verschiedene Sachen? Du hast ja einmal entweder WordPress bei WordPress selber gehostet oder du hast WordPress quasi als Installation auf deiner eigenen Domäne. Und da ist jetzt die Frage, also ich kenne jetzt nur die WordPress-Selbst-Installation auf der eigenen Domäne. Wie schaut's denn aus, wenn du jetzt bei WordPress selber hostest? Werden dort Security-Updates und so weiter alles automatisch gemacht oder musst du das auch machen? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, soweit wird das automatisch eingespielt, weil dort gibt es ja unterschiedliche APIs. Also dieses WordPress-Hosting, von denen wird ja natürlich dann diese, wenn sie getestet ist, auch automatisch eingespielt durch diese API. Das heißt, diese Updates werden ja meistens automatisch geschaltet. Dann gibt es aber auch Hoster, die so ein WordPress-ähnliches System auch haben, oder besser gesagt, sie bieten WordPress an. Dort hast du nur spezielle Möglichkeiten, zum Beispiel Plugins überhaupt zu installieren. Dort kannst du eben zwar ein WordPress nutzen, aber auch nur blocken und ansonsten kommst du an die Administrative überhaupt gar nicht erst dran. Also eingeschränkt quasi. Richtig. Und ein guter Hoster, zum Beispiel mein Hoster, der macht das auch so, der hat einen Scanner, der den ganzen Server, also alle, die da drauf sind, immer wieder durchscannt und wenn er so etwas findet im Code drin, dann wird eine Kopie gemacht von der Installation und wird geblockt. Dann bekommst du eine E-Mail, weil dann ist deine Webseite nicht mehr öffentlich zugänglich. Und dann musst du halt eben flicken. Und da sind wir schon beim Hauptthema. Das ist aber eine sehr, sehr nette und großzügige Einrichtung, muss ich sagen. Nee, das erwarte ich von einem guten Hoster heutzutage. Also das ist Standard, denke ich mir. Wer das nicht hat, das auch macht? Das müsstest du mal nachschauen. Frag ihn doch mal. Das müsste ein guter Hoster machen, weil es wird immer zu einem größeren Problem, dass solche Dinge passieren. Und es ist ja bei deinem lokalen PC, kannst du einen Virenscanner etc. Reinsetzen. Das gibt es für WordPress auch, aber das haben sehr wenige Leute. Und es gehört doch einiges an Kompetenz dazu, solche Schadsoftware überhaupt zu entdecken und diese auch wieder loszuwerden. Und da denke ich mir, müsste schon ein Provider Unterstützung bieten. Also das heißt dann, dass du quasi immer wieder Backups machen musst, wenn der Ernstfall eintreten sollte. Da bist du schon mal auf Nummer sicher. Genau, also ich denke mir, was man wirklich so sagen kann, was immer richtig ist, ist einerseits immer das WordPress auf der allerneuesten Version zu halten, weil da gibt es auch immer wieder Security-Updates und so. Es ist erschreckend, wie viele WordPress-Installationen auch von großen Firmen etc. total veraltet sind. Also haltet euer WordPress immer auf der neuesten Version. Das ist auch relativ einfach und ab der nächsten Version 3.7 funktioniert das sogar automatisch. Und das zweite ist natürlich Backuppen, Backuppen, Backuppen, weil wenn etwas mal passiert, seid ihr darauf angewiesen, dass ihr ein Backup habt, ein sauberes. Und wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr dann unter Umständen ein größeres Problem. Wobei natürlich diese Backup-Plugins natürlich ein weiteres Security-Problem ist. Also ich kenne es jetzt von großen Installationen. Dort heißt es in WordPress um Gottes Willen kein Backup-Plugin installieren, weil das kann ja Security-Loch haben und dann kann die entsprechenden bösen Leute das über dieses Tool angreifen. Deswegen am besten dann halt den Hoster fragen, ob der halt die Datenbank sichert, wo das da alles drinsteht und darüber das halt dann entsprechend machen. Und dann ist man da eigentlich auf der sicheren Seite. Und die andere Sache ist natürlich, wenn jetzt WordPress mit der 3.7 das automatisiert, ist das eigentlich zwar fein, aber eine absolut schlimme Sache, weil wenn du natürlich jetzt selbst entsprechende Themen hast, Themes, und die dann plötzlich nicht mehr kompatibel sind, was ja sehr oft anscheinend passiert, dann hast du ein Problem. Ja, das war ja die Diskussion über den letzten Monaten hinweg in der WordPress-Community. Und darum ist die Entscheidung so, also du kannst Punkt 1, du kannst dein Backup ausschalten. Und automatisch gebackupt werden nur die Security-Patches. Also wenn du zum Beispiel 3.7 hast, wird 3.7.1, 3.7.2 und so weiter gemacht. Aber nicht 3.8. Also Major Releases. Nur in einem Fallbackup, also einem Major Release, dürfen Änderungen drin sein, die sich wiederum auf dein Theme auswirken. Okay. Das generell gesehen. Natürlich kann es dir vorher passieren, aber dann taugt dein Theme nichts. Weil wenn sich ein Theme-Programmierer darauf konzentriert und das richtig macht, so wie die Vorgaben sind, dann kann eigentlich beim Security-Backup nichts passieren. Aber du kannst es auch ausschalten, wenn du jetzt zum Beispiel selbst irgendetwas programmiert hast, dann Themes oder sonst was, wo du nicht sicher bist, dann kannst du das selbstverständlich auch ausschalten und klassischerweise immer wieder probieren, funktioniert das auf dem Testsystem und erst wenn es funktioniert, dann auf dem Live-System vornehmen. Darf ich mal dazwischen grätschen? Ja. So was ganz Grundsätzliches, also wenn meine zwei Hörer von Querfunk jetzt auf mal gehen und sonst kaum jemand... Oder sind es jetzt, glaube ich, drei, ich weiß es nicht. Bin ich dann überhaupt ein lohnendes Ziel für so einen Einbrecher? Weil ich mache das im Moment so, dass ich jetzt keine großartige Sicherheitsgedöns macht, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe im Moment. Ich mache halt ein Backup und sage mir, gut, wenn jemand einbricht, dann mache ich halt das Backup rein und fertig. Ja, also ja, das ist trotzdem ein Problem, weil... Ich fand es sehr spannend. Ich habe vor etwa 2 Jahren habe ich für ein Unterrichtsfach haben wir ein WordPress installiert, wo wir für die Klasse gebraucht haben. Das ist zwar öffentlich zugänglich, aber wir haben das nicht beworben und sonst irgendwas. Da hat einfach die Klasse darauf gearbeitet. Und das war nicht auf irgendeiner auf einer prominenten URL oder sonst irgendwas, sondern irgendwo so die Schule.blog.klasse.blablabla irgendwas. Also riesenlang und, weil nur die Schüler eigentlich da drauf gingen. Ja? Und da haben wir auch auf überhaupt keine Security-Geschichten aufmerksam gemacht. Das Einzige, was wir aus Witz reingemacht haben, auf das kommen wir noch, ist ein Plugin, das macht, dass wenn jemand sich 3-mal falsch anmeldet, das blockt. Wir kommen da noch detailliert drauf, ob das was taugt oder nicht. Das hatten wir dort installiert und wir hatten innerhalb von 24 Stunden 4 Angriffe. Was ja normal ist, weil die ganzen Netzwerke ja das gesamte Netzwerk durchscannen und dann ist es ja logisch. Weil diese Scan-Geschichte, denen interessiert überhaupt nicht, wie prominent das dein Blog ist oder nicht, sondern die versuchen einfach, wo gibt es eine Möglichkeit, wunderbar ausprobieren. Jetzt frage ich mal ganz doof, warum machen die das? Haben die nichts Besseres zu tun? Geld, das ist bares Geld? Nee, da sind wir jetzt gerade bei der Hauptangriffsmethode, bei dieser Brute Force Methode. Das ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Wenn jemand es schafft, bei dir als Admin oder ja mit großen Zugriffsrechten reinzukommen, dann kann er eben zum Beispiel Werbung platzieren. Das ist noch das Banalste. Aber er kann natürlich jetzt deinen WordPress übernehmen, dort einen zusätzlichen Code installieren, damit dein WordPress nachher ein Client ist für diese Botnets-Geschichte. Ja? Also er nimmt dir im Prinzip die Rechenkapazität weg. Das wollte ich auch ganz gerne nochmal kurz betonen. Auch wenn du jetzt in einem kostenlosen Netzwerk bist, da kannst du natürlich nicht sehr viel handhaben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Podcaster bist und dein WordPress selber aufgesetzt hast, ganz anders, und da wird auch der Rico sicherlich Bescheid wissen, wenn du selber einen eigenen Root-Server hast, dann bist du natürlich dementsprechend auch dafür verantwortlich, wenn dein System kompromittiert wird und damit andere Sachen nachweislich angegriffen werden können. Weil so ein Server ist schon was ganz anderes, als ich habe jetzt hier, was weiß ich, ein bisschen Speicherplatz, da habe ich mein WordPress draufgeschmissen. Und so ein Server, der hat ein bisschen mehr Energie, sage ich mal, um anzugreifen oder nutzbar zu sein für gewisse Angreifer, deinen Server auch zu übernehmen, was natürlich auch über so ein WordPress funktionieren kann. Und du bist verantwortlich für deine Installation. Also wir hatten ja vor einem Jahr ein Problem, das hat jetzt nicht mit Brute Force Methode und so weiter zu tun, aber da hat eine gewisse Gruppe wollte einen Bericht schreiben über Kinderpornografie, also gegen Kinderpornografie auf dem Internet, und hat für das Links gesammelt und hat das dummerweise auf ein Piratenpad geklebt, wo es natürlich gefunden wurde. Also Links zu kinderpornografischen Seiten. Jetzt könnte natürlich irgendein Script-Kitty kommen zu dir und einfach finden, ja, weil es so lustig, da kommt man locker rein und so weiter und so fort, da knallen wir mal irgendwelche Pornobilder drauf. Und eben nicht legale, sondern illegale Pornobilder. Und für das bist du verantwortlich. Also da kannst du nicht sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß von nichts, ist nicht von mir. Nee, du bist verantwortlich dafür. Es ist deine Installation. Das ist aber doof. So ist das. Finde ich nicht. Wie soll das sonst gehen? Irgendwer muss verantwortlich sein. Dann bin es aber ich. Das finde ich nicht in Ordnung. Wer ist eigentlich für das Fleisch verantwortlich? Das brennt nicht hier gerade, nämlich. Ja, es stinkt schon. Das ist so ein bisschen so wie Autofahren. Also wenn du irgendjemanden umgefahren bist, kannst du ja auch nicht sagen, ja, sorry, also ich habe hier nur einen Führerschein. Das war das Auto. Ja, ja, natürlich. Das geht. Wer denn sonst? Krass. Das ist nicht so. Nee, irgendwie nicht, ne? Schon wieder bin ich schuld. Ja, also das ist ja eigentlich auch so wie jetzt auch bei Facebook in der Pinnwand, bist du ja auch verantwortlich, was bei dir da dran hängt. Da auch noch. Du bist immer schuld. Wollen wir mal so ein bisschen durchgehen, was es für Möglichkeiten gibt, die man vielleicht machen könnte, je nach Installation, um vielleicht gerade solche Angriffe, weil das sind sicher die häufigsten, zu umgehen oder denen das Leben so schwer wie irgend möglich machen. Ja, also Brute Force hast du ja schon mal genau richtig erklärt gehabt schon, ne? Also das hat man ja schon. Da müssen wir vielleicht einfach nur kurz erklären, was es sonst noch so gibt, zum Beispiel, wie kann man sich dagegen schützen? Oder? Also eines denke ich mir, oder das Allerwichtigste ist das, was wir ja schon in unserer ersten Ausgabe zur Installation gesagt haben, ist einfach schlichtweg den Admin-Benutzer, der darf nicht da sein. Der muss weg. Und wie kriegt man das? Das ist detailliert in unseren Show Notes erklärt, wie man das macht. Ja, kann man dort nachlesen und nachmachen. Also wenn ihr irgendwo einen Admin-Benutzer habt, das ist natürlich logischerweise der, der am besten angreifbar ist, aus dem Grund heraus, weil er so quasi Standard ist. Und so gerade ein Botnetz wird natürlich zuerst einmal versuchen, Admin und sämtliche Möglichkeiten an Passwörter durchzuprüfen. Ich wollte jetzt nicht mal nur sagen, dass es ein Botnetz macht, sondern jeder, der zwangsläufig ein bisschen Plan von der Aktion hat, wird natürlich das Einfachste nehmen. Und eine Grundinstallation ist halt der Admin. Genau. Naja, da brauche ich doch nicht mehr weiter viel machen, da brauche ich nur noch ein Passwort rausfinden. Das zweitwichtigste ist noch, die SQL-Datenbank unzubenennen, wie die heißt. Weil standardmäßig heißt die ja irgendwie WP oder sowas und die sollte man generell immer anders benennen, weil sonst kommt man ja da auch drauf. Von dem halte ich nichts. Da hatten wir auch schon mal diskutiert. Rico anderer Meinung. Und wieso? Ja. Wenn ich ein SQL-Injection habe, dann komme ich sofort auf die Datenbank und das war's. Boom. Ja, dann gebe ich dir recht, aber nur weil du die Datenbank umbenennst, ich brauche 5 Minuten, dann weiß ich, wie deine Datenbank heißt. Also das heißt, du bringst mich davon nicht weg. Gleichzeitig hat das der Effekt, dass du mit diversen anderen Plugins dann immer wieder Schwierigkeiten hast in Sachen Backupen und so weiter und so fort. Und darum würde ich das für jemand, der genau weiß, was er tut und das im Griff hat, gute Idee. Ist aber keine wahnsinns zusätzliche Sicherheit. Aber ja, klar, ist wieder ein bisschen mehr. Aber würde ich nur für Leute empfehlen, die wirklich wissen, was sie tun und wie sie es tun. Okay. Also keinem Standard-Benutzer würde ich das empfehlen und ich mache es bei meinen ganzen 20 WordPress, die ich habe, mache ich das nirgends, weil es bringt nichts. Und alles, was nicht bringt, ist nur Aufwand und sonst gar nichts. Weil es eben so einfach ist, herauszufinden. Also es ist keine Sache herauszufinden, wie deine Datenbank heißt. Das stimmt. Es geht ja mehr oder minder um die Datenbank. Meine Überlegung, aber... Genau. Genau. Wer rettet jetzt eigentlich das Fleisch? Das ist wahrscheinlich doch schön, oder? Zu retten, also das heißt, ich gehe leer aus. Hi. Also heißt es, ich muss dann auf meinem Spam jetzt dann verzichten, oder was? Hier ist jeder für sich selbst verantwortlich, würde ich sagen. Schwarz heißt doch durch, oder? Ja, Spam ist für alle komm, da. Das können wir noch ein bisschen abkratzen. Ja. Das ist gar nicht so schwarz. Guck mal, oh, das ist doch richtig durch. Komm. Okay. Probier das mal. Ja, komm, wir haben hier hinten auch noch ein paar Bratwürstchen, die können wir auch noch machen. Oh, das ist lecker. Ich hol die mal. Gut. Ach, ihr Fleisch, das ist ja furchtbar. Ihr habt hier auch so viel Spam? Ich nicht. Auf eurem? Nein. Nicht. Das ist eigenartig. Manchmal habe ich Tage, da sind wirklich 99 oder sogar 120. Und dann habe ich wieder wochenlang gar nichts. Mal so 2, 3. Also komisch irgendwie. Japanische. Als wenn so mit einem Mal geht das los und dann bam habe ich die Box voll und dann ist wieder wochenlang, wir haben sicher 1, 2 sind es immer mal, aber das ist echt wenig. Ist komisch, dass das mit einem Mal so explodiert. Also ich habe in letzter Zeit sehr komische E-Mails bekommen, weil da ist oben ein normaler Name drin, Eileen Keller, dann steht im Betreff ZHA und in im Text dann TUS. Am nächsten Stunde bekomme ich von Marie Schulze MIZYVT. Warum? Ja gut, bei WordPress kannst du relativ einfach durch Spam dich schützen, wenn du dieses Spam Assistant oder wie das Teil heißt installierst. Dann ist ja nicht Ruhe, oder? Ich habe dieses Anti-Spam-B. Weiß ich nicht, oder wie das heißt. Mhm. Ja, aber ich frage mich auch, was das soll. Also was? Warum schreibt mir eine Marie Schulze, die wahrscheinlich nicht so heißt, MIZ im Betreff und dann YVT im Text? Was soll das? Also weder Werbung noch sonst irgendwas, einfach nur? Nee, ganz einfach, um auszuprobieren, ob deine E-Mail-Adresse funktioniert. Du könntest ja antworten, das war's schon. Nee, nur dass sie kein Error zurückkriegt bekommt vom Mail-Server, weiß sie schon, das gibt's. Okay, wunderbar. Datenbank einträgen, ein potenzieller. Also hätte ich nicht antworten sollen. Das sowieso nicht. Dein Server, der antwortet ja sowieso, je nachdem, was du halt installiert hast. Ne? Also bin ich doch nicht schuld da. Ja, das ist eigentlich, wenn man das mal so will, ein bisschen Spionage. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das ist so wie Daten einkaufen. Geht also ein Bekannter oder ein automatisches Skript, schreibt dir irgendwelche dusseligen Nachrichten, danach kommt entweder Error oder es geht. Ja? Und dann wird deine E-Mail-Adresse genommen, wird eingetragen und diese Adresse wird verkauft wiederum an diejenigen, die dir dann den Spam verschicken. Verstehst du? Okay. Ja. Also wenn du antwortest, kenne ich dich, ist es falsch. Dumm das. Nee, weil nachdem ich so 3 von diesen Mails bekommen habe, ich einfach mal ein Fragezeichen zurückgeschickt, was das soll. Und dann hat es aber aufgehört. Nee. Dann wussten sie, nein, bin ich. Leute, also ich habe vor 2 Wochen bei einem Kollegen Schule gegeben, der gibt Zweitklässern Schule. Und dort wurde das erklärt. Dass man das nie macht. Okay. Leute, bitte. Das ist also wirklich absolute Basics. Bitte nicht. Ja gut, ich meine, wenn ich da so Liebesbriefe aus Afrika bekomme, antworte ich nicht mehr. Das habe ich inzwischen verstanden. Aber ich nicht dachte, mehr. Aber ich dachte, ja, auch ich brauche Liebe. Und auch ich brauche Liebe. Ja, klar. Und dem Staatsoberhaupt von Uganda, der krampfhaft versucht, paar Millionen abzuschieben und du sollst ihm doch mal kurz deine Kontonummer übergeben, dem hast du sicher auch schon 10-mal geantwortet, oder? Ja, ich will ja auch ein bisschen Geld verdienen. Nein, aber als ich diese ersten Mails dieser Art, das habe ich so noch nie bekommen, habe ich gedacht, macht die irgendwas falsch? Hat die irgendein Problem? Was soll denn das? Ja. Da habe ich mir auch gedacht, war vielleicht nicht so klug zu antworten, aber ja. Aber danach hat es aufgehört. Eine Regel im Internet grundsätzlich, halte die Leute auf der anderen Seite nie, auch wenn sie sich total für doof stellen, aber das sind sie im seltensten Fall. Magst du eigentlich Senf auf deinem Fleisch? Mit wem sprichst du? Allgemein so? Ich nicht. Also Senf mag ich, aber das Fleisch nicht. Siehst du, das wäre jetzt schon Social Engineering, ne? Also das ist so Geheimnisse ausspionieren und so. Jetzt weiß ich schon, was mit Senf abgeht. Gut, also zum Spam, also das verstehen sehr viele Leute nicht. Wieso ist das? Also es ist einfach Nerven in WordPress, Spam zu bekommen, klar. Mhm. Aber vielen Leuten ist das einfach nicht klar, wie wichtig das ist, dass man sich dagegen schützt. Aus dem Grund heraus, es ist ja vor allem, wer sich eben nicht schützt, da sind zum Teil eben nur im banalsten Fall irgendwelche Links drin zu Seiten, wo sobald man auf die Seite, also sobald ein Benutzer auf diese Seite geht, ist sein Computer infiziert. Punkt 1. Punkt 2, ist es natürlich möglich, bei einer katastrophalen Installation, sollte nicht mehr vorkommen, aber ist es natürlich auch möglich, rein schon mit Spam euer WordPress zu kaputt zu machen. Mit Viren zu verseuchen. Was sehr, sehr interessant ist, zum Beispiel einige Kollegen, kann ich jetzt mal so sagen, die haben also durch Spam, da war so ein kleiner Fehler drin, durch so ein Zusatz-Plugin, welches ich jetzt mal mit Namen nicht betitel, dort wurde eine PHP-Shell eingebunden. Eigentlich nur durch Spam. Letzten Endes hat diese PHP-Geschichte, also dieses Script, was dort mit eingebunden ist, war sehr interessant, hat dann ja so mit der Grundinstallation von WordPress mehrere zigtausend E-Mail an fremde Leute geschickt. Das heißt, dein WordPress schickt mit deiner installierten E-Mail-Adresse fremden Leuten irgendwelche Spam-Mails. Also das geht auch mit einem ganz simplen Eintrag tatsächlich in den Kommentaren. Deshalb zeigt es mir hier schon, ist nicht alles nur so Gaggel. Das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt das Hauptproblem, denke ich mir, sieht man immer wieder, weil bei WordPress wird bei der Standardinstallation ein Plugin mitgeliefert, das nennt sich ASCII-MET, ich kann nicht mehr sprechen. Und sehr viele finden, ja wunderbar, das taugt ja was, wenn es von WordPress kommt, also einschalten. Nicht mehr. Wer von euch hat ASCII-MET im Einsatz? Rausgeschmissen. Sehr gut. Also unbedingt dieses Plugin muss weg. Nicht, weil es schlecht ist, also von der Funktion her, das ist okay, das funktioniert recht gut. Aber in Europa macht man sich strafbar, wenn man das macht, weil es gegen die Datenschutzregelung in Europa verstößt. Weil bei jedem einzelnen Kommentar, der bei euch abgegeben wird, werden diese Informationen nach Amerika geliefert. Und das dürft ihr nicht und ihr seid verantwortlich dafür, dass ihr könnt angeklagt werden, wenn ihr dieses Plugin installiert. Meine blöde Frage, Europa oder EU? Oder also ist jetzt schwierig, weil grundsätzlich EU, aber das würde ja heißen, bei den Schweizern nicht und bei den Schweizern ist es sogar noch schlimmer. Also darum Schweiz und EU, so. Also rechtlich gesehen, aber ich denke mir auch außerhalb der EU, also ich weiß zum Beispiel im asiatischen Raum ist es auch absolut verpönt und dort kenne ich zwei Firmen, die schon angeklagt wurden wegen dem. Genau, da brauchen wir auch keine NSA mehr, weil dann sind wir nämlich die NSA. Genau. Und da gibt es auch sehr gute Alternativen. Also sehr zu empfehlen ist Anti-Spam-Bee. Weil es wurde programmiert vom Serge Müller. Serge Müller ist, glaube ich, Hamburg, Hannover oder sonst irgendwas. Also ein Deutscher und einer der bekanntesten WordPress-Plugins-Programmierer, den empfehle ich mal grundsätzlich, weil der hat noch viele andere Plugins installiert für WordPress, die wirklich sehr zu empfehlen sind. Also Serge ist eine absolute Koryphäe, dem kann man trauen. Und das Anti-Spam-Bee installieren und 99,9% der Virenproblematik gehört zur Vergangenheit. Hatte ich auch mal einen Einsatz, hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen, muss ich sagen. Was hat dich nicht umgehauen oder hat dich umgehauen? Hat mich nicht umgehauen, hat eigentlich kaum funktioniert. Also bei mir funktioniert das super. Tipptopp bei mir auch. Ja. Wirklich. Mhm. Ich weiß, es gibt von Handy, von Hand her noch Besseres, also das kann vielleicht MC dann genau erklären, wie man das auch von Hand macht. Also da gibt es auch sehr gute Tricks. Die funktionieren einfach nicht bei jeder Installation. Aber gerade für Beginner oder Leute, die sich eben nicht detailliert mit irgendetwas auseinandersetzen wollen, ist Anti-Spam-Bee sicher sehr gut. Wenn ihr spezifische Dinge, die jetzt MC vorstellt, macht, dann braucht ihr Anti-Spam-Bee nicht. Anti-Spam-Bee wollte ich noch kurz sagen, wirkt sicherlich bei einfachen, kleineren Sachen. Aber bei ganz großen Netzwerken habe ich festgestellt, bringt es dann leider Gottes auch nichts. Was man machen kann, ist unter anderem, damit fange ich mal an, das ist, denke ich mal, einfacher zu verstehen, dass macht aber eigentlich Andy Spambi auch, oder? Weiß ich gar nicht. Honeybots, oder besser gesagt, es gibt ein Inputfeld, das im Formular drinne ist und das von bestimmten Bots oder Systemen erstmal gefunden wird, aber der normale Nutzer findet dieses Inputfeld nicht und kann es dementsprechend natürlich nicht ausfüllen. Ist etwas in diesem Inputfeld drinne, dann wird das Weitergeben dieser Informationen verweigert. Das bedeutet, dieses Inputfeld wird im Hintergrund oder ist so gesehen ausgeschaltet. Das sieht der User nicht. Genau. Ja. Und immer wenn, also ein Skriptbot oder wie auch immer, der da jetzt loslegen will und irgendwelchen Schrott reinballern möchte, dem ist letzten Endes egal, was im Inputfeld drinne steht. Und wenn er das Skript durchparst, dann findet er natürlich auch dieses Inputfeld und wird das natürlich füllen. Und dementsprechend ist eigentlich dieses Inputfeld, was der Nutzer nicht sehen kann und daher auch nicht ausfüllen würde, trotzdem gefüllt. Das ist so gesehen quasi dann der Honeybot. Apropos gefüllt. Mein Magen ist jetzt gefüllt. Und ich würde jetzt ganz gerne gehen, weil ich noch zwei, drei Dinge erledigen muss. Ich höre euch aber dann zu, wenn das alles fertig produziert ist. Ist das okay für euch? Klar. Okay. Okay. Gut. Macht's gut. Tschüss. Und viel Spaß. Ciao. Mach's gut. Ciao. Dabei. Ciao. Jetzt ist er weg. Ja, also diese Honeypot-Geschichte, die funktioniert auch bei sehr vielen Formularen etc. Also die kann man so ziemlich überall einbauen. Es gibt auch sicher überall Plugins und so weiter und so fort, die das drin haben. Man kann es aber auch einfach von Hand machen. Genau, man kann es auch von Hand machen. Viele machen das, haben das drin. Ich glaube zu wissen, dass das Anti-Spambi eigentlich auch macht, oder? Kann das nicht sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich ganz sicher. Ja, gut. Kann sein. Wie auch immer, aber es hat sich so gezeigt, bei großen Sachen, es sind so 50%, habe ich mal gesehen, wo es funktioniert. Das heißt, was sind die anderen 50%? Hm. Die wird man sowieso nie ausschließen können. Das sind, was weiß ich, irgendwelche Studenten oder sonst irgendwie, die sich halt hinsetzen und das wirklich per Hand machen. Um dieses Skriptfeld, also da geht es ja um dieses Inputfeld. Der parst also diese Webseite und findet diese Inputfelder. Und wenn diese Inputfelder da sind, dann versucht er natürlich irgendwelchen Scheiß da reinzumachen. Die nächste Methode, die nenne ich Comments Callbacks oder kurz CC, die funktioniert meines Erachtens als die beste. Sind 98%. Das liegt daran, dass es meines Erachtens die bessere ist, weil die Inputfelder erstmal auf der Webseite überhaupt gar nicht da sind. Das heißt, durch ein sogenanntes Callback-Verfahren wird dieses Formular durch Händeln des Nutzers eingebunden. Also du musst einen Knopf drücken oder einen Link, damit das Formular zuerst mal sichtbar wird. Genau. Im Skript selber wäre das jetzt zum Beispiel über einen Button oder wiederum über ein Inputfeld möglich. Da wir aber Inputfelder vermeiden wollen, kann man einfach über JavaScript zum Beispiel einen Div nehmen oder sowas. Dann ist es halt für niemanden klar erdenklich und parsbar, dass man hier irgendwas klicken muss, damit da irgendeine Aktion kommt. Also ich finde das eine sehr gute Idee und ist sicher auch sehr wirkungsvoll. Ich habe das bei einem Kunden von mir mal ausprobiert. Dort hatten wir allerdings das Problem, dass nachher auch die Feedbacks massiv weniger wurden. Aus dem Grund heraus, weil nicht weil es unklar war, aber es hat die Leute irgendwo davon abgehalten, halt nochmal einen Klick mehr zu machen. Da kann ich sagen, gibt es noch so einen kleineren Trick, und zwar kann man visuelle Inputfelder reinbauen. Die sind dann auch nicht passbar. Also so ein Bild im Prinzip reinhängst. Mhm. Ja, und sobald du das Bild anklickst, kommt dann eigentlich das Richtige. So meinst du das. Dann ist es für den Nutzer also nicht als, du musst hier nochmal einen Button klicken und dann passiert erst was, sondern die Leute gehen einfach drauf und klicken da drauf. Das Problem ist, die meisten kennen das Verfahren nicht. Es gibt eigentlich, soweit ich das gesehen habe, kein eigenes Plugin dafür. Und man muss es halt meistens selber bauen. Aber prozentual sind 98% kein Spam mehr. Je nachdem. Aber für die normalen User kannst du doch eigentlich sagen, also wer eigentlich keine Ahnung hat, was es da nicht geht, Anti-Spam-B installieren und gut genau. ist. Mhm. Also ne, der Rest, ne, die sagen böhmische Dörfer, keine Ahnung. Ja, aber eben wie du eben vorher gesagt hast, Plugins, also die Plugin-Mania ist bei WordPress immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Also grundsätzlich denke ich mir, gilt einfach auch bei WordPress immer die Regel, so wenig Plugins wie irgend möglich. Das ist richtig, ja. Ja, das sagen alle ja selbstverständlich ganz klar und dann schaust du die Installationen anderen Leute und ich habe selten eine Installation gesehen unter 200 Plugins. Das wird übrigens angezeigt auf der Webpage. Ja? Hast so viele? Ja, also Podunion hat, obwohl wir versuchen, möglichst wenig zu haben, hat 380 Plugins drin. Achtung, WordPress in der Grundinstallation hat schon irgendwo 10 drin. Also ich habe 8. Ich habe 1, 2, 3. Sehr gut. Einfach, ist ja egal wie viel, aber der Punkt ist, so wenig wie irgend möglich. Wenn ihr irgendwelche Funktionen oder sonst irgendwas, weil die meisten Funktionen, die diese Plugins bieten, lassen sich sehr einfach, simpel nachbauen. Und ich rede jetzt nicht hier von irgendwelchen wahnsinnigen Scripting-Geschichte oder sonst irgendwas, sondern sich ein bisschen mit Code auskennen und 3 Zeilen und das Ding funktioniert. Weil jedes einzelne Plugin kostet euch auch sehr viel Arbeitsspeicher und das macht die Seite langsam. Du kannst ja im Prinzip alle zusätzlichen Plugins in ein Plugin zusammenführen, wenn du weißt, wie es geht. Zum Beispiel, also kannst du das selbst machen. Das Grundprinzip von diesen Plugins ist natürlich erstmal eine Funktion zu bieten, aber auch noch mehr Zusatzfunktionen zu dieser einen Funktion schon. Das heißt, man möchte ja mit so einem Plugin, ich will mal fast sagen, den Markt revolutionieren, ja, für diese Art von Funktion. Und wenn du halt weißt, was du willst, wie Rico schon sagt, dann sind es meistens 3, 4, 5 Zeilen, aber die mit dem richtigen Code, ja. Und dann ist die Sache gegessen. So, und das schmeißt du dir irgendwie in die Function PHP mit rein und da war's das. Und dann ist das extrem schmaler Code und das macht das, was du willst. Und so ein Plugin möchte natürlich alle möglichen Funktionen erstmal händisch, einfach, clicky-bunti machen für den Nutzer, damit er ja nicht denken muss bei den Einstellen und so weiter, ne? War das jetzt gerade eine Eule? Oder täusche ich mich jetzt? Eine Eule? Ein Kauz. Ein Kauz? Das war eine Function PHP oder was hast du jetzt gerade gesagt? Du, ich hab jetzt Angst, das ist so dunkel und also, oh. Ja. Mir raucht gerade ziemlich der Kopf. Ich denke, wir müssen langsam aufhören. Aber ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir noch einfach so schnell die anderen Möglichkeiten für wie man so WordPress missbrauchen kann, einfach durchgeht. Ich denke, wir haben ja dann auch noch Shownotes dazu, wo die Leute dann noch detailliert nachlesen können, was und wie und so weiter. Aber einfach, dass man es mal gehört hat, was es ist. Wäre das was, und dann sind wir nämlich so irgendwo in 5 bis 10 Minuten durch. Ist das gut? Also das erste muss sowieso MC am besten erklären, weil das ist mir das nicht so klar. Weathering and Anchor. Ja. Oder Anker. Also Ankern. Das ist mehr oder minder so eine Sache. Vorsicht überall. Das ist ja eigentlich so eine Engineering-Geschichte. Man hat damals mal so ein bisschen versucht herauszufinden, muss ich denn immer Code knacken dazu, um irgendwo einzubrechen? Aber meistens ist es halt nicht so, sondern tatsächlich verraten sich die Leute sehr, sehr schnell selber. Und dieses Ankern ist eine Sache aus der Psychologie, die man eben zum Beispiel nutzen kann, um jemand eine psychologische Täuschung zu unterziehen und der Nutzer oder besser gesagt der Administrator eines Systems sagt automatisch, das, was er eigentlich nicht sagen möchte. Das heißt, er gibt, ohne es wirklich zu wissen, Passwörter heraus oder ähnliches. Das Prinzip nennt man auch Pittering, was im Wesentlichen damit einhergeht, dass jemand mal ganz prinzipiell oder ganz, ganz einfach runtergebrochen, jemand ruft hier bei dir an zu Hause und sagt, ja, kannst du mir mal schnell den Code tralala geben? Dann würde natürlich jeder wissen, nee, hier, da könnte ja jeder kommen. sondern der versucht, mit Hintergrundinformationen sich diesen Schlüssel selber zusammenzubauen. Dieses Prinzip hat man sehr gut und lange auch ausgetestet, ist auch in der Marktforschung ganz gerne gesehen oder wird sehr häufig unterschwellig anders weitergegeben. Aber man macht letzten Endes das Gleiche. Man versucht, jemanden Informationen zu geben und durch einen Anker ihnen das zu sagen, was er eigentlich nicht sagen möchte. Das ist also ein psychologischer Trick. Eine Eule. Was hast du da mit deinen Eulen? Ich wollte jetzt ablenken. Gut. Also wir haben Injection noch, über das haben wir, glaube ich, schon ein bisschen gesprochen. Also es ist der Versuch, in der SQL-Datenbank oder eben auch sonst Code zu platzieren oder da reinzukommen. Das ist halt eine API-Geschichte, ne? Und wird sich in naher Zukunft mehr oder minder auf diese JavaScript-Engines, denke ich mal, mehr beziehen als die reinen SQL-Injections, weil einfach JavaScript, ne, jQuery etc., da geht so ein bisschen die Zukunft hin, alles Clicky-Bunti und Action. Heute hast du wieder ein Clicky-Bunti, oder? Ja. Also ist auch, muss ich sagen, so meine Lieblingsangriffsszenario, weil es meistens funktioniert. Und dann, man kann sich relativ schwer dagegen schützen. Es gibt einfach eins, haltet eure Datenbank, eure PHP-Version, eure WordPress, bla bla bla, immer auf dem neuesten Stand und dann habt ihr die kleinsten Chancen, dass etwas passiert mit euch. Was auch noch gut ist als Tipp ist, was nicht, ob das die meisten Leute machen, ist, wenn ich irgendwas im Internet suche, weil ich gerade irgendwie in WordPress einen Artikel schreibe, dann vielleicht, ich bin nicht ein bisschen paranoid, aber ich melde mich immer von meinem WordPress ab. Weil es könnte ja sein, dass jemand ganz, ganz böse ist und effektiv irgendwelche SQL-Möglichkeiten direkt auf das System fährt. Und wenn ich als Admin natürlich angemeldet bin, ist die Session offen. Und dann kann er natürlich alles möglich machen. Das ist Phishing. Das ist nachher Phishing. Also in dem, dass man versucht, deine Connection zu missbrauchen. Zu übernehmen. Aber eben, wenn du sagst, das haben wir auch besprochen und da gibt es relativ gute Möglichkeiten, nämlich die WordPress bietet da so Schlüssel und gerade bei älteren Installationen sind die nicht drin, ist bei uns bei der vorhergehenden Folge, wie auch in dieser Folge beschrieben, wie man sich diese Schlüssel schnell erneuern kann, damit das eben nicht passiert, weil dann ist das der Übergabe ein bisschen verschlüsselt. Und grundsätzlich sollte man eigentlich auf die Admin-Oberfläche immer per SSL zugreifen. Ja, also wenn ich jetzt mit Test oder so, ja. Wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und halt da eingeloggt bin, aber auf einem anderen Browser suche, ist das schädlich oder ist das besser? Ja, das musst du wissen. Das wäre sicherer. Das wäre sicher, aber ich bin da auf Nummer sicher, ich melde mich immer komplett ab. Ja. Also ich gehe jetzt auch nicht so weit, dass ich mich jedes Mal abmelde, weil sonst bin ich mich dauernd am An und Ab und An und Abmelden und so weiter, das bringt's nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Gefahrenpotenzial grundsätzlich. Ich sag nur das Salz in der Suppe und mehr findet ihr dann auf dem Blog. Genau. Ja, genau. Gut, also dann haben wir sicher das, was so in letzter Zeit öfters im Gespräch ist, so die genannten Exploits. Die wurden durch die NSA sehr bekannt. Dort Exploits sind eigentlich nichts anderes als Schwachstellen oder Fehler, die jedes Programm natürlich hat. Und die werden unter gewissen Firmen gehandelt und werden natürlich auch verkauft, aber jetzt nicht unbedingt für WordPress, das ist nicht so wichtig, sondern für größere Systeme, weil NSA da sehr interessiert dran ist, weil so kommt man ja an Daten. Ist natürlich auch bei WordPress so, grundsätzlich sich dagegen schützen, ist das genau gleiche, was wir bei den Injection gesagt haben. Eben alle Sicherheitsupdates sofort machen. Und auch bei beiden Dingen, weil WordPress so schnell auch wieder nicht reagiert, lest doch auch die wichtigsten Blog etc. über WordPress ein bisschen mit. Und da gibt es auch diverse Foren und so weiter. Und wenn irgendwo etwas bekannt wird, wird da sehr schnell auch informiert, was man dagegen tun kann und so weiter. Dann Phishing ist natürlich auch so etwas. Das ist so eine gefälschte Login-Seite, da bin ich auch schon mal reingefallen, indem dass man hingeht und eure Login-Seite sauber nachbaut und nachher mit links, was auch immer, euch vorgaukelt, ja, du sollst dich anmelden als Administrator, du klickst da drauf, meldest dich natürlich an, als Antwort kommt, oh, dein Passwort ist falsch und du denkst, ja, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, falsch vertippt oder sowas, probierst es halt nochmal und dann kommst du normalerweise rein. Und damit ist dein Passwort bei schon weg. Bei einigen Bankseiten hatte ich das mal, glaube ich, ja, gesehen oder gehört. Bei Banking-Software und so weiter versucht man das sehr stark. Der neueste Trend ist momentan, dass wir Mails verschicken mit Google Drive. Genau. Dass sie das sagen, wir haben wichtige Daten für dich auf dem Google Drive und melde dich bitte dort an. Ja. Supi. Ja. PayPal hat ja auch lange das Problem. Jeder, der einen PayPal-Account hat, ein Jahr lang, hat sicher auch schon das Mail bekommen. Bitte unbedingt anmelden, weil da Geld ist, das du bestätigen musst. Du klickst an, bist auf einer wunderschönen Seite, die ist nicht schöner als die Original-PayPal-Seite. Und wenn du da reinklickst und dein Passwort eingibst, dann ist dein Konto leer. Ist ja auch schön, dann ist es leer. Musst du keine Steuern zahlen. Ja, genau. Alles apropos easy davon, das macht jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel hierher, aber es gibt eine Funktion, weil wir gerade beim Phishing sind, die Möglichkeit, über ein anderes Netzwerk sich in einem fremden Netzwerk anzumelden. Das kennen wir vielleicht, wer so ja, was weiß ich, irgendwie so ein Facebook-Button oder sowas oder Google-Button. Deshalb schreibe ich das auch mal hier in die Shownotes noch rein. Ich habe jetzt selbst zum Beispiel gerade eine Aktion mit Facebook. Dort gibt es ein Portal, ein Musikportal. Und da war ich schon sehr erstaunt. Und zwar kann man über Auth-Locking die Möglichkeit, sich eben, wenn man, was weiß ich, bei Facebook registriert ist, sich in einem fremden Netzwerk eben anzumelden. Manche Dienste machen das und manche Dienste machen das auch skandalös. Und dieses eine Musikportal, welchen Namen ich jetzt mal hier nicht nenne, das habe ich auch rechtlich jetzt ein bisschen angemahnt, sage ich mal so. Die machen nämlich das schon so, ich kann mich darüber einfach anmelden. Aber Facebook macht ja so eine Zwangs-E-Mail-Adresse, kann man sagen. Und mit dieser Zwangs-E-Mail-Adresse, die ja jetzt nicht gerade schwierig ist, herauszufinden, ich brauche ja nur den Benutzernamen, davor mache ich Facebook@Benutzername, dann kann ich mich mit dieser E-Mail-Adresse in einem bestimmten Musikportal anmelden. Und der Nutzer kann sich nennen, wie auch immer er möchte und kann quasi in meinem Namen meinen Facebook-Account ausnutzen. Und was ich noch viel schlimmer finde, ich weiß es nicht einmal, weil es gibt keine E-Mail-Bestätigung, es gibt gar nichts. Ich kann mich da mit jeglichen Namen anmelden und bin sofort in diesem Netzwerk drin. Also solche Netzwerke würde ich so grundlegend nicht benutzen, weil wenn es nicht die Möglichkeit gibt, mit anderen Möglichkeiten dann sich zu registrieren oder zu authentifizieren, dann ist das absolut schlecht, weil besonders irgendwann löscht mal Facebook deinen Account, könnte ja mal passieren, aus dummer Zufall, dann kommst du ja in die anderen Systeme gar nicht mehr rein. Und das ist den meisten Leuten nicht so bekannt. Ich verstehe auch diesen Trend nicht, dass es immer mehr irgendwelche Applikationen gibt und so weiter, wo die zuerst einmal anbieten. Ja, du kannst dich als Facebook-User anmelden oder als Twitter-User und irgendwo, wenn du krampfhaft suchst, kannst du dich auch noch normal anmelden. Ich finde das sowas zum Kotzen. Weil wenn mir einmal irgendein Facebook-Account geknackt wird, dann sind irgendwo, ist ja nicht nur das Facebook, was ja als solches schon mal eine Katastrophe ist, dass es geknackt ist, oder? Sondern sind gleichzeitig auch noch 50 andere Applikationen geknackt. Also, und ich verstehe gerade heutzutage mit diesen ganzen Passwortverwaltungssystemen, die wirklich relativ gut sind und relativ sicher, das hat auch Vor- und Nachteile, aber gerade da verstehe ich es nicht, dass ich über ein Login-System und vor allem via Facebook oder Twitter ist genau der gleiche Schrott. Also bei Facebook melde ich mich mit Facebook an und nur dort als Facebook und sonst nirgends. Und so ein Dienst, der so etwas anbietet, der ist bei mir schon mal so ziemlich unten durch. Nee, deshalb habe ich jetzt auch ein bisschen mit Anmelden, drohe ich da jetzt mal erstmal so ein bisschen, weil letzten Endes... Ja, nur weil es einfach eben auch Plugins gibt jetzt für WordPress, wo du dein WordPress auch so einrichten kannst, dass man sich dort mit Facebook und Twitter anmelden kann. Wo ich einfach finde, also dieses Plugin, ich finde das kriminell, so etwas. Ja, also ich kann ja nichts dagegen tun, ne? Das ist ja. Ja. Ja, nee, ja. Nochmal, also dieses Musikportal bietet diese Möglichkeiten. Das heißt, ein Angreifer kann meine E-Mail-Adresse nehmen von Facebook, wo ich ja jetzt nicht viel intellektuell was auf der Kasche haben muss, um herauszufinden, welche E-Mail-Adresse du jetzt hast, nämlich facebook@deinbenutzername.com, und dort kann ich mich anmelden. Das heißt, ich kann mich für deinen Namen anmelden. Ich bin du. Das darf es nicht geben. Hm. Eben, und genau. Da bin ich radikal dagegen. Aber es zwingt dich ja eben, aber es zwingt ja keiner, dich dazu verweigern und sagen, nö, das möchte ich gar nicht, wenn ich das Problem sehe, dann lösche ich mich halt wieder von diesem Portal. Ja, es geht ja nicht um mich, es geht ja um andere Leute, die in meinem Namen das aufmachen. Dagegen kann ich ja nichts tun, das meine ich ja. Darum geht's doch. Das stimmt. Ich habe gar keinen Facebook-Account, deswegen habe ich das Problem. Du kannst auch Google nehmen, das ist das Gleiche, ja. WordPress.com finde ich auch so ein allgemeiner Account, wo immer mehr brauchen. Das geht ja auch, das kannst du bei dir reinbauen. Weil ich auch finde, das ist genau die gleiche falsche Überlegung. Nichts gegen WordPress.com, aber hey, bei dieser Seite melde ich mich so an, bei einer anderen Seite melde ich mich anders an. Das ist das Wichtige. Genau. Ja. Egal, gehen wir weiter. Also es gibt noch diese Speicherübergriffe, also Flooding, Flow, wie auch immer. Also, du meinst Flooding, ne? Also Denial of Service. Ja, genau, das so. Genau. Und auch den Buffer Overflow, das sind beides eigentlich sehr ähnliche Dinge. Da geht es ja, kann man genau nachlesen bei uns, wie das ist. Aber grundsätzlich geht es einfach durch die Möglichkeit, dass man irgendetwas bei euch überflutet halt, da ein Angriffsziel zu machen. Bei Buffer Overflow ist für mich die Frage, da bin ich nicht ganz sicher, ob es nicht einfach hilft, den Arbeitsspeicher schon grundsätzlich mal höher stellen, weil WordPress hat nach meiner Meinung immer noch diesen bescheuerten 32 Giga RAM, den man problemlos bei den meisten Providern wesentlich höher stellen kann, weil unter 64 läuft das sowieso nicht richtig, das WordPress. Ernsthaft, und ich würde, die meisten Provider lassen auch zu, dass man es auf 128 stellen kann, und dann ist es schon ziemlich schwierig, einen Buffer Overflow zu machen. Würde ich jetzt behaupten, aber ich bin kein Security-Experte. Ob das schon ja, das reicht, würde ich nicht ob so man sehen. Das schon verbessern kann. Sondern? Nee. Das größere Problem, was ich... Aber hilft. Ich sage nicht, das reicht, aber es hilft. Was ich zum Beispiel sehe, WordPress ist ja nicht nur ein so ein Schnippi-Netzwerk oder eine Gesamtsoftware, sondern besteht aus mehreren, vielen Softwareformen. Und eine der bekannteren Sachen spielt sich alles mit Bildern ab. Viele professionelle Designs nutzen da Möglichkeiten im Hintergrund, die Bilder automatisch zu schneiden, in Größen zu verwandeln, hin und her. Die brauchen dort einen Buffer. Und vor allen Dingen dort, und das ist meistens der erste Angriff, der durchgeführt wird, nutzt ein Zusatztheme oder gekauftes Theme eben diese Funktionalität, dann ist das eigentlich schon der Schlüssel, um maximal immer reinzukommen. Da hängen sie auch noch, und deshalb wird es auch nicht mit reingenommen. Also das ist der Angriff. Ja gut, aber es gibt dort schon einige Plugins, die ich empfehlen würde zu nutzen. Ja, hier geht's ja nicht um die Plugins, sondern hier geht's um das Thema. Theme, also das Design, welches ein eigenes Plugin drin hat, was aber auch nur funktioniert, weil WordPress an sich eingebaute Plugins hat, wie der Feed-Reader zum Beispiel, der ist ja auch nicht intern. Das ist ein Zusatz-Plugin, was zu WordPress einfach benutzt wird. Aber generell kannst du ja sagen, wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt, also wenn, sollte man so nur die Themen vielleicht bei WordPress selber verwenden. Und wenn man sich damit auskennt, müsstest du ja dann einen Security Audit machen von den Template. Weil sonst hast du ja gar keine Chance. Ja, du hast generell keine Chance, wenn du dich nicht mit Technik auskennst, will ich mal so sagen. Weil jedes kostenlose Theme, also ich kann ja nicht klarstellen, dass der Programmierer dieses Designs mir ein kostenloses Design zur Verfügung stellen will. Woher will ich denn das wissen? Vielleicht hat er da irgendwelchen Sachen reingekackelt, die nur dazu sind, irgendwelche Daten zu übertragen. Deshalb nutze ich keinerlei WordPress-Plugins, die direkt von WordPress kommen. Also da habt ihr euch die mal angeschaut, da kriege ich die Krise. Also da wird ja alles, was ich in meinem WordPress reingeschmissen habe, wird zu WordPress.com geschickt. Also wie geht denn das? Also sorry, nee. Ja gut, aber von der Programmiertechnik her sind sie grundsätzlich nicht so schlecht. Also da gibt es natürlich sehr viele Plugins, die einfach schon mal furchtbar programmiert sind, wo ich sogar schaffe, problemlos die auszuhebeln, oder? Und ich bin jetzt da wirklich nicht der absolute Security-Experte. Und also ich denke mir, am einfachsten kann man das übergehen, und das gilt für Themes wie auch für Plugins. Schaut euch an, wie viel Mal das Ding runtergeladen wird, mal Punkt 1. Gibt es es schon länger? Wie wird es bewertet? Ja, und schaut euch um Himmels Willen die Kommentare an. Weil zum Teil habe ich auch schon x-mal gesehen, gutes Plugin, gibt es seit 3 Jahren, top bewertet, und dann schaust du die Kommentare an und jeder dritte Kommentar sagt, hey, bei mir wurde eingebrochen, das ist ein Katastrophen-Plugin und. Ja, also man muss nur lesen. Wer lesen kann, hat Vorteile. Aber liest halt einfach. Ja. Man muss sich halt mit der Sache halt beschäftigen. Genau. Ansonsten verwendet man halt Standard-WordPress-Installation mit dem Standard-Template, und dann liegt man eigentlich halt zwar etwas nicht so toll visuell, aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sagen wir mal, du liegst im Trend. Ja. Ja, ich habe das bei mir auch. Also ich bin froh, dass ich mein Ding so installiert bekommen habe. Hab da halt ein bisschen was mit eurer Hilfe ja auch umgestellt, und seitdem bin ich damit zufrieden. Gut, aber wer mehr will, klar. Das ist ja auch noch eine Sache dann mit den Plugins, die man dazu installiert. Zum Beispiel, wenn das falsche Template mit dem Podlove Publisher zusammenkracht, dann kann das schon mal in die Hose gehen. Habe ich zumindest gehört, und nee, bei mir läuft alles super. Ne? Und deswegen, also. Kein Kommentar. Ja, ist das denn jetzt grundsätzlich sicherheitstechnischen Fehler, ein Standard-Template zu nehmen? Oder eine Standardinstallation, weil das jeder hat und vielleicht leichter zu hacken ist? Nee. Ja, nicht besser, würde ich mal sagen. Besser sogar. Mhm. Okay. Ja, also die sind schon ziemlich getestet, also die Standardgeschichten und die Standard-Plugins und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade bei den Themes, also das Standard-Theme, das ist noch nicht mal von WordPress gedacht, dass man das nimmt. Das ist ein Demo. Das ist eine Entwicklerversion, ne? Ja. Und mit so etwas geht man nicht online. Auch wenn es ganz große Leute gibt, die sehr viel von sich halten und so etwas rauswerfen, nehmt euch die nicht als Vorbilder. Die haben vielleicht von gewissen Audiosachen sehr viel Ahnung, aber von WordPress und Publishing haben sie null Ahnung. Okay? Ja. Bitte nicht. Ja, vor allen Dingen, nur um nochmal das Design zu machen, hier geht es wirklich, wie Thorsten schon gesagt hat, es geht darum, mal zu zeigen, wie es funktioniert. Das heißt, es ist ein Standard-Theme, damit der Entwickler sich das anschauen kann, wie sollte man das machen. Wenn ich mir das allerdings anschaue, wie das Standard-Theme aussieht, dann geht es gar nicht so sehr, wie sieht das aus, sondern was steht da drinnen im Code. Und da, also Entschuldigung, da... Und da ist nicht immer alles gut drin. Aber dort sind ja auch die Leute gefordert, die eben Themes entwickeln. Und wenn du siehst, wie, also jetzt gerade bei der letzten Version, 2013 war das, glaube ich, was da für eine Diskussion abging. Und ich finde nicht das Theme im Endeffekt wichtig, sondern die Diskussion, die darum geführt wird. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt, wie einfach diese Diskussion nachzuverfolgen. Weil dort geht's genau um diese Diskussion. Aber da muss doch jetzt wirklich keine Connection sein. Was soll jetzt das? Und wieso und warum und so weiter und so fort. Und dann die furchtbaren Leute, die irgendwo finden. Ja, also responsive Design. Also nee. Das ist von vorgestern. Also einfach genau die Diskussion. Aber das ist nicht für Otto Normalverbraucher gerechnet. Ja, sondern Otto Normalverbraucher soll sich ein Theme kaufen können. Es gibt auch gratis Themes. Die sind gut. Sind nicht alle, wo gratis sind, sind schlecht. Aber die Standard-Themes ist eben für Entwickler gedacht, und die braucht man nicht. Das ist für Entwickler. Okay, Gutes Schlusswort. Schön hätte ich es nicht sagen können. Ich denke, man kann über das ganze Thema noch unheimlich viel dazu sagen, etc. Aber das findet ihr einerseits in unseren Shownotes. Wie sagen wir, wie immer, monstergroße Shownotes. Und einfach vielleicht auch für die Leute, die zu diesem Thema auch was sagen. Also, wo ich wahnsinnig froh wäre, wenn jemand noch gute Links hat oder auch seine Erfahrung hat mit gewissen Plugins und darüber berichten würde oder was auch immer. Also, wenn ihr da noch Zusatzmaterial liefern könnt, das würde allen, glaube ich, sehr helfen. Und jetzt will ich endlich meine heiße Schokolade, jetzt wird's nämlich kalt und dann will ich ja irgendwo die gebratenen Marshmallows ja auch noch irgendwo reintun, weil die sind so halb verkohlt. Ja, ich dachte, wir wollten eigentlich, wir haben uns ja wieder verschwafelt. Ich wollte ja eigentlich noch den Salat, ich habe ja noch schönen Salat gemacht. Ja, du hast Salat. Ja. Jetzt geht's los. Ich mach mir auch erstmal eine Schokolade auf. Genau. Es klebt alles. Schalten wir hier mal die Aufnahme ab, die klebt ja auch schon. Mach gut. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. So, Podcast Community.